Aphrodite von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Und der Granatfrucht feuchte wird uns tränken. San Juan de la Cruz. Erster Gesang. Der Gott, dessen Namen Griechenland nicht wusste, schuf uranfänglich düstres Chaos nichts. Die Urmaterie, die Unbewusste, Urmutter alles strahlend schönen Lichts. Gott gab, dass aus dem Chaos Meere werde, ein auserwählter Stern mit breiten Brüsten, Ure Mutter der Lebendigen, die Erde, umbrandet an gewölbten Meeresküsten. Da kamen aus der geistigen Substanz des Schöpfers alle hohen Götter vor, in dem Olympus tanzten sie den Tanz mit Göttinnen im gottgeschaffenen Chor. Der schönste aller Götter aber war Gott Eros, der in Götterherzen schaltet. Als Ares Schwert und des Kroniden Ar ist stärker Eros Pfeil, der nie veraltet. Gott Eros ist der mächtigste Bezwinger des Sinnes aller Menschen, aller Götter. Er ist der Leiden und der Freudenbringer, der Weltvernichter und der Völkerretter. Urmutter Chaos brachte Mutter Nacht hervor mit ihrem blauen Sternenmantel, den jungen Gott des Tags in seiner Pracht, dass er im azurblauen Äther wandel. Am Firmamente schien Astreas Bild, Orion jagte immer die Plejade, Saturn war im Skorpion so traurig mild, Aurora tauchte tauend aus dem Bade. Die Berge wurden alle ausgeboren, Olymp und Athos sich so stolz erheben und stehen droben in den Wolkentoren, die an der Wurzel tief erschüttert beben. Die Nacht gebar aus ihrem Mutterschoß, vom hohen Himmel göttergleich befruchtet, den erdumarmenden Okeanos, das Mittelmeer und Inseln schön gebuchtet. Es schien am Firmament Hyperion im gold- und purpurschimmernden Gewebe und sanft gelagert in den weichen Thron verträumt mit sanftem Sinn die holde Phöbe. Geschöpf der ersten Zeit war die Titanin der heiligen Erinnerung Mnemosyne, versunken meditierend Trauerschwanin, verherrlichend die Opferung der Sühne. Der Mutter Erde Sohn war ein Rebell, Titane Kronos war der Gott der Zeit, er lästerte den Vater mit Gebell, den Gott des Himmels und der Ewigkeit. Kyklopen aber ihr und böse Riesen, ihre seid auf Erden nur ein trüber Gast, nicht heimisch in den lichten Paradiesen und von des hohen Himmels Gott gehasst. Ihr seid der Erde tönernes Gebild, und eure Herzen, die sind hart wie Stein, seid nimmer liebevoll und nimmer mild, zerstreuten Staubes wimmelnder Verein. In Felsen eingezwängt aus schwarzem Schlamm, Urchaos brütet in dem Schlamm das Gären, ihrer seid des Abschaums Samen, Frevels Stamm, ganz hingegeben hassendem Begehren. Kyklopen ihre das Auge in der Stirn, doch vor der Stirn genagelt noch ein Holz, verworren wuselt eures Schicksals Zwirn, ein Faden ist beständig euer Stolz. Ihr seid die Helden männlicher Gedanken, mit denen ihr die Staubeskörner zählt. Ihr bohrt die Speere in der Erde Flanken, die Mutter Erde ist euch nicht beseelt. Ihr haltet euch für strahlend und verständig, und seid doch eingesperrt in Finsternis. Euch Stirnen ewig wird ein Los elendig, ihre Himmelsstürmer schwindet in den Dies. Weh dir, o Erde, dass du rebelliertest, du alte Mutter alles Lebenden, dass deine Schlammessöhne du vertiertest und brachst in zwei die Bitterbebenden. Weh dir, o Erde, dass du Hass geboren, den Uranfang der Sphären zu verachten. Weh dir, o Erde, dass du Hass erkoren, den reinen Raum des Lichtes zu umnachten. Du, Erde, nutztest deine Mutterrechte und hast verweigert dich der Gattenpflicht. Der Tiere, Mutter, wähltest du das Schlechte, als Gattin hastest du der Ehelicht. Die alte Gäa mit den breiten Brüsten gab ihrem Sohn, dem jungen Gott der Zeit, die Sichel in die Hand. Titanen müssten entmannen hohen Gottes Ewigkeit. Der Gott des Himmels war der große Zeuger, die Wesen aller Welten seine Samen. O Zeit, dich seiner Schöpferstärke weiger, lass du die Ewigkeit beschnitten lahmen. Kyklopen sollen herrschen reine Stirn, die reine Zeit soll herrschen mit Verstand. Die Sichel um des Himmels Samen schwirren, die Scham soll stürzen aus des Himmels Land. O Zeichen der Beschneidung, wundes Mal, wer wagt's vor dir die Nase hoch zu rümpfen? O Zeugungssakrament, o reine Aal, aus deinem Blut entstammen süße Nymphen. Der du vom Himmel tropftest, heißer Samen, da in den Schwanz sich beißen alle Schlangen, lass uns in unserer Lendenkraft nicht lahmen, weil dich die Talschlucht mit Geseufz empfangen. Ihre süßen Nymphen, blond und schwarz und braun, die Leiber eingehüllt in eure Haare, ihr seid des Samens Töchter, nackte Frauen, lass der Poet euch durch die Locken fahren. Doch seid ihr felsenhart wie Mauerwehre, und eure Brüste gleichen einer Zinne, vielmehr der Same sank in Wogenmeere und mischt in die Meerflut seine Minne. O goldener Samen, du des Himmelreiches, die heißen Segensströme Gott entstammen, die Meerflut tut sich auf, ein dunkles, weiches, urtiefes Grab für eure Götterflammen. O Feuerflammen, goldgegossener Samen, ihr sanket in die keusche, kühle Flut, und Glut und Wasser in Vereinung kamen, und Mutter Meer nahm auf des Gottes Glut. Da tauchtest du herauf, o Aphrodite, du goldene Trunkenheit im weißen Sommer. Im Grün die Meerflut unterm Himmel glühte, der trunkene Tag der Liebe, zu mir komm her. Die Wogen stürzten wie ein Wasserfall und deine Locken wie ein Katarakt. Du wandeltest auf weißer Wogenschwall, wie Eva von Arkadien so nackt. Ich schaue dich in meinem Morgentraum, dein Mund wie Frucht, ein Adler, deine Nase. Du schlummerst in der Muschel überm Schaum, der Schaum gleicht einer traumgeborenen Blase. Von Aphros stammst du, der schaumgeborenen, schön schlanker Fuß tritt an den weißen Strand. Die Rosen blühen duftend in den Dornen, Zypressenschatten in dem Sonnenland. Der Sperling singt voll Innenbrust Lobgesang, die Tauben heben ihre Brüste, rucken. Die Göttin in den Garten Zyperns drang, zum schneebedeckten Götterberg zu gucken. Wie glühen deine schön gewölbten Wangen, wie sanft vor deinem Blicke werden Zicken. Wie recken sich die aufgerollten Schlangen? Komm, Schamerfreute! Zweiter Gesang. Gleich wie ein brauner Hirsch in seiner Brunft, so röhrig schmachte nach dem Wasserquall. Der Geiz des Lebens zeugt den Reiz der Kunst. Aus dem Geseufz entfließt der Redeschwall. Im Winter dieses Jahres all mein Dürsten geht mir nach Griechenland in Sommersglut. Ich denke an das Liebeslied des Fürsten, der Liebe, das er sang, dem höchsten Gut. Das Volk sang in dem Kulte der Astarte, die Frauen wandelten in Tammusgärten. Der Weise sang die Lieder, da er harrte, der schönsten Hüften schlank wie Weidengärten. Dich will ich singend feiern, dich, o Stunde, die unseren Frühling von dem Sommer trennt. O Preis der rosenroten Herzenswunde, weil so nur der Poet die Liebe kennt. Ich schmachte wie im Haar des Tantalus, die purpurne Granate vor den Augen, entzieht sich mir der göttliche Genuss, aus dem ich Lebenswonnen wollte saugen. Ich brenne in den sieben Läuterungen, ich brenne in dem siebenten der Kreise, vom Feuer rede ich mit Feuerzungen, die Gärre des Lebens goldene Frucht zur Speise. Vor meinen Augen seh ich einen Greis, der unsere liebe Frau in Gold gemalt, in einem strahlend lichten Glorienkreis, der ihr um ihres Hauptes Schleier strahlt. Ich seh ihn stehen vorm lieblichsten Modell, die lagert auf dem Sofa hingebettet. Sie kühlt das Feuer in des Zeuses Quell, das Lösung sie aus Venus Feuer rettet. Ich sehe einen jungen Pinsel malen, in Glut das mandelförmige Oval, die Lüfte ihrer den Purpurmantel stahlen, da stand sie bloß, von schlanker Schwindsucht fahl. Ich sehe den Maler nach der Reue malen, in Glut das mandelförmige Oval, im rosa Schleier goldene Glorien strahlen, im Schoß des Granatapfels rotes Mal. Ich höre die Muse von Italien singen, von einer Insel süßer Sinnlichkeit. Ich seh die Tajo-Nymphen Musen bringen zur grünen Insel der Glückseligkeit. Dann höre ich Protestanten sich bemühen, vom goldenen Zepter in kristallener Sphäre zu singen, aber ohne Minneglühen sind kalt und steinern die kristallenen Meere. Darum sing ich Vulkan nun den Venusgatten, zuerst Verachtung bitter auszugießen, raubeinig er mit Bartes blauem Schatten, von Staub verstaubt unfähig zu genießen. Langweilig, Küsschen hier und Küsschen da, wie Eheleute geben, auf die Wange. Ein blinder Schmied, der die Begierde nicht sah, in Venus Leib die Kundalini-Schlange. Zurück in deine Schmiedewerkstatt, Hinker, dein Qualm verträgt sich nicht mit Venus Tuft. In Asche hock dich hin, du grauer Stinker, verpeste deine Kammer, deine Gruft. Doch Venus wahrlich war wie ein Vulkan, sie war wie eine heiße Wasserquelle, die goldenen Äpfel ihres Busens Schwan, war wie Gestein, wie heiße Flammenbälle. Sie war so glutenreich wie Edens Schabber, wenn sie ergossen sich in ihrer Glut. Aus ihrem Schoße strömte goldene Lava, die dampfend stürzte in die Wasserflut. Mit Dampfen stürzte sie hinein und zischen, Rauchsäulen stiegen in den Himmel auf. Sie badete im Bad sich zu erfrischen, dass sie die Sinnlichkeit der Seele tauf. In einer Schauung sah ich Aphrodite, wie sie sich hinließ in ein Felsenbecken, da ihre aufgewühlte Seele glühte, als ob die Pfeile Eros in ihr stecken. Ihre Heiligen, ihr warft euch in den Schnee, ist Reinheit eure Leidenschaften kühl. Doch Venus warf sich in den grünen See, die Glut zu löschen in dem Wasserpfühl. Ein leichter Schaum umspülte ihre Glieder, die beiden Brüste und die feuchten Lenden. Sie tauchte ihre langen Locken nieder und spielte in dem Schoß mit ihren Händen. Sie dachte an des schönsten Gottes Minne, dieweil sie flatternde Eroten necken. Da schwamm im Wasser eine tote Spinne, die göttliche Cythere zu erschrecken. Es sprang mit einem spitzen, schrillen Schrei die schöne Göttin aus dem Wasserbad. Sie wandelte erfrischt und froh und frei, und um sie spross die bunte Blumensaat. Zu Recht die alten Weisheitslehrer sagen, dass tote Fliegen gutes Öl verderben. Lasst Spinnen ihre die schönste Göttin klagen, soll eure ekelhafte Gattung sterben. Sie hüllte sich in ihre weiße Seide, den goldenen Gürtel um die Brust gezogen. Sie band die Süße ihrem Sommerleide und bändigte die beiden Busenwogen. Cythere, wie enttäuscht bin ich von dir. Geh nicht mit deiner Schnürbrust mir einher. Lass prunken deine Pracht und zeig die Zier. Er bindet in den Schlauch das Mittelmeer. Sie band sich die kastanienbraunen Locken und flocht sich einen ringsumwundenen Zopf. Doch eine Strähne lässig fällt mir, stocken die Atemstöße, heiß wird mir's im Kopf. Sie lagerte sich so ins grüne Gras, die Iris blühte mit verschämter Scham, sah ich, wie Venus auf der Wiese saß, sah ich, wie hochgerüstet Ares kam. Mars, lege deine Waffen in das Gras, du von den Mannesgliedern deine Rüstung. Der Frieden goldener Zeiten vor dir saß, und Eros schaute von der Brüste Brüstung. Und Ares legte ab den harten Stahl bis auf das weiße Tuch um seine Lenden. O Muse von Florenz, den Heldenmal, dein Maler führt den Pinsel in den Händen. Der Keuschheitsschleier über jene Szene, der Kriegsgewalt der Liebe sich ergab. Ich neid es ihm, mir pocht die heiße Vene, vergeh mein Zwist auch mir im Liebesgrab. Und da die Göttlichen sich hold begattet, und Venus trocknete die Scham mit Gras, lag Ares hingelagert ganz ermattet, ein Völkchen von Eroten um ihn saß. Du, Eros Schar, und Ares Waffen spieltest, o tragt für alle Zeiten sie hinweg, die ihre die Lanze an dem Schafte hieltet, die Freude süßer Liebe sei ihr Zweck. Doch zu der göttlichen gemeinen Scham, gelagert in dem Duft des grünen Betts, Gott Phöbos von dem hohen Äther kam, schlang um die Liebenden ein goldenes Netz. O immer so gefangen sein bei ihr, die selbst mich schon in ihrem Netz gefangen, zu turteln in dem Neste zarter Zier, Erkenntnis zu erkennen wie die Schlangen. Die Ehebrecher lagen lustvergottet, gefangen in dem Netze des Apoll. Vulkan kam und die Schar der Götter spottet, olympisches Gelächter laut erscholl. Dritter Gesang. O meine Seele, schüttel ab das Bangen vor eines harten Gottes Strafgericht. Sei taubensanft und weise wie die Schlangen und hauch in der Weisheit mildes Licht. Anbeten möchtest du in Geist und Wahrheit. Wahrhaftig sei und singe deinen Traum. Nur Traum erst, aber einst die lichte Klarheit, wenn Seele auftaucht aus dem Schattenraum. Das ganze Träumen in meiner Seele wähnen, die ganzen Tränen in der Schattenschlucht, ist meiner Seele unstillbares Sehnen nach Lebensbaum und Paradiesesfrucht. Der ganze Kosmos diene mir zur Kirche, und auch am Sims das nackte Weib aus Speckstein. Ich streb hinauf zu ihrer Lippenkirsche und höher zu des Kosmos Kranz und Eckstein. Wer sah Visionen von dem blütenreichen und blumenreichen Leben voller Fülle? Es soll mir nicht Kristall und Marmor gleichen, mir Wein und Honig seim die Seele stille. Ich will den süßen Duft der Myrrhe riechen, die duftet an der lieben Weisheit Brust. Gewähre Gott mir den Gesang der Griechen, denn Ewigkeit will alle tiefe Lust. Er muntert so und frische Kraft im Busen, gedenke ich des Traums von einem Kusse. Aus langer Reihe wandeln hin die Musen, mir löste die Geliebte sich die Muse. Er wandelt alle weiter, liebe Frauen, und Freunde ihr mit euren Seitenspielen. Lasst mich erneut das Bild des Traumes schauen und wieder diese tiefe Wonne fühlen. Die Türme standen kristallin gezackt und Pfade sich in tiefen Süden schwungen. Im schwarzen Kleid die Frau, die Arme nackt, die Arme um den Körper mir geschlungen. Still ruhte sanft die Muse am Poeten, und pochend wurden Herz und Herz vereinigt. Ich wand mich in die Haare, welche wehten, von seligen Gefühlen Lust gepeinigt. Da reichte sie mir ihren roten Mund, wie purpurne Granatenapfelfrucht. Verschlangen sich die Zungen, liebeswund, die Sinne flohen mir in süßer Flucht. Da sagte mir die Frau des Paradieses, gesandt vom Göttervater Jovis Xenius, sing du die Seligkeiten des Antises, und granatroten Mund der weißen Venus. Anchises hütete die Rinderherden des Vaters des dardanischen Stammeshirten. Die rosigen Gewölke morgens werden von Vögeln trunken, welche singend schwirrten. Wie schön der Wald von Ida dunkel ruhte, als leichten Wandelschrittes nahte Eos, im golden leuchtenden Gewölkes Mute, die Kuh, die brünstig fühlte nah an Eros. Zeus sah man sich auf einer Wolke dehnen und strecken voller Inbrunst überm Lande. Er wirkte in Anchises Seele Sehnen nach Aphrodite, voller Brunst er brannte. Anchises brannte der Wollust Feuer und loderte in der Begierde Brand. Gewaltige Göttin, groß und ungeheuer, ich lieb dich über jeglichen Verstand. Zeus sah man sich auf einer Wolke dehnen und strecken voller Inbrunst überm Lande. Er wirkte in Cytheres Seele Sehnen nach jenem Manne, voller Brunst sie brannte. O Sterblicher, o dass ich sterblich wäre, so wollte ich in deinen Armen sterben. Ich bin die Flamme aus dem Mittelmeere und du mein irdisches Verderben. Die lachend liebende Cythere kam, begeisternd für die Liebe alle Welt. Auf ihren schön gewölbten Wangen Scham, sie löste ihren goldenen Zauberbelt. Er seufzte, O sweet queen of sweetest smile, und biss ihre Lächellippen wund. Denn sie ergab ihr all sein Seelenheil und gab die Kraft dem rosa Muschelmund. Ja, in dem dunkelblühenden Gesträuch hing eine Muschel rot mit rosa Perle, ein Perlentor ins Liebeshimmelreich. Er weihte seines Seufzers Samenperle und ihres Leibes Frucht so segensreich, der goldene Apfel an dem Myrrhestrauch, Aeneas war, homerschen Helden gleich, vom göttlichen Homer besungen auch. Und Aphrodite, die das Lächeln liebte, Cythere, die da liebte, freies Lachen, sie sprach, dass sich Anchises nicht betrübte, er solle ihn zum Nymphensohne machen. Zeus würde zürnen, der Allmächtige, wärst du der Liebesgöttin beigelegen und hättest defloriert die Prächtige mit deines sterblichen Geschlechtes Regen. Und Aphrodite spülte ihre Wangen mit frischem Wasser, das vom Ida kam, im weißen Schnee da rote Rosen prangen und auf dem Angesichte duftet Scham. Verschämt wie eine Nymphe keusch und spröde, die ihrer Sinnlichkeit sich ziemlich schämt, stieg zum Olympus sie, verließ die Öde, da sie aus großer Liebe sich bequemt. Anchises seine göttergleiche Lust, vor der Erinnerung ihn immer schaudert, verschlossen hielt er sie in seiner Brust, bis er beim Wein sie einmal ausgeplaudert. Von allem Leiden, allem bitterbösen Geseufz und allem hoffnungslosen Streben kann uns das Blut Dionysos erlösen, im Sakramente der geweihten Reben. Von allen düster grübelnden Gedanken erlöst uns Wein mit zyprischen Gewürzen, es wird zu viel getrunken, schwanken, wanken und töricht torkeln wie verstörte Stürzen. Als Speikind und als Breikind im Gelall vertraute er Geheimstes einem Narren. Das war Anchises bitterer Sündenfall. Frau Torheit legte ihn auf ihren Karren. Ich selber, ich Anchises, wahrlich ich hab der großen Göttin beigelegen, als sie war fast ein wenig liederlich, damit sich meine Manneskräfte regen. Zeus hörte es in seiner Wettersphäre, Zeus aber hasste alle Blasphemie. Verteidiger war er der Göttin Ehre, die er gegeben an die süße Sie. Dass kein verworfener, sterblicher Verläster die Mutter aller wahren Liebeswonne, olympischer Götter gnadenreiche Schwester, die strahlender als selbst die goldene Sonne. Ich werde ihn von meinem Donnersitz erschlagen mit dem harten Donnerhammer, verbrennen ihn mit meinem blauen Blitz, verbannen in des Acheron Gejammer. Die schöne Mutter aller Minneschmerzen, die schönste Mutter aller Liebespein, sie traf mit ihrem rosenroten Herzen vor Vater Jovis für Anchises ein. Die Sterblichen sind allesamt Notoren. Verschone eines trunkenen Prahlers Leben, hab ich ihn doch zur Liebe auserkoren und mich als Braut dem Menschen hingegeben. Vierter Gesang. Weh mir, ich muß mein eigener Mundschenk sein, in einzigem Verein, allein ein Zecher. Jedoch mir mundet auch der süße Wein mit roten Perlen aus dem Römerbecher. Wo seid ihr hin, ihr guten Ganymede? Hat alle Jobes Adler euch entführt? Wo ist ein Echo mir auf meine Rede? Ein Weiser wo, der meinen Geist erspürt? Ihr Narren und ihr Fundamentalisten, ihr machtet meinen Süßwein immer sauer, weil eure Lästerungen lässig pisten in meinen Becher tiefgeschmeckter Trauer. So sitz ich allein im Licht der Phoebe und stoße an mit meinem Bruder Schatten und sehn mich nach der jugendlichen Hebe und möchte mich mit ew'ger Jugend katten. Die Seligen bewirtet Hebe droben, in ihrem Becher schwimmt The Little Imp. Cupido, seine Macht muss jeder loben, auch Kypris Aphrodite vom Olymp. Alkeos singt in einer schönen Ode, die uns nur überliefert als Fragment, dass es bei den Olympiern auch Mode, dass man Mercurius als Mundschenk kennt. Ihre heiligen Poeten unseres Christos ergeben uns der Weisheit wahren Kraft und wissen auch den Hermes Trismegistos zu preisen und geheime Wissenschaft. Ja, Hermes kam mit seinem Redestab und lehrte uns geheime Weisheit schon, dass es ein heiliges Arkadien gab, aus dem vertrieben uns der Skorpion. Platonisches Zeitalter des Skorpions, den Stachel schlug er in der Nymphe Flanke, doch wird er durch die Macht des Göttersohns gewiesen in vorherbestimmte Schranke. Und unterm Tierkreisbild der Dioskuren, die heilige Sophia suchten weise, Einfluss des Sterns auf niedere Naturen, des Geistes Freiheit in der Götterkreise. Auch Hermes redet dunkel als Orakel, wir alle müssen durch Anubis Schlund, doch führt uns Isis ohne allen Makel, wie goldene Sonnen aufwärts ganz und rund. Auch unterweist Mercurius die Mysten von Samothrake mitten in dem Meere, wo Mystagogen ihre Sünden büßten und feierten die Räbe und die Ähre. Und Hermes kam zur schönen Aphrodite, die an dem Meer auf einem Felsen saß. In seiner Hand der Granatapfel glühte, Cythere saugte ihn und schmatzend aß. So jung verliebt die beiden Götter tuscheln, verschämte Aphrodite glühte keusch. Da reichte Hermes aus den Meeresmuscheln das Meeressalz gesalzene Muschelfleisch. Weinblätter reichte er ihr aufgerollt, mit lauter Köstlichkeiten angefüllt. Sie schob die Rolle in den Mund so hold, dass fast schon Hermes das Verlangen stillt. Dann mischte Nashornpulver Afrikas er in den Römerbecher roten Weins. Die Wangen glühten ihr, wie sie so saß, und er bei ihr, als wären beide eins. Dann legte Hermes auf den Felsentisch vom weißen Salz des Mittelmeeres gesalzen zur Liebesspeise einen frischen Fisch, genoss der Aphrodite Zungenschnalzen. Er reichte ein Aphrodisiakum ums andere der frohen Aphrodite, als wär's Ambrosia aus Elysium, die weiße Venus schamhaft purpurn glühte. Mercurius, sein Element die Luft, gebot dem süßen Südwind sanft zu säuseln, er trug der blauen Blumen Blütenduft in Aphrodites braunes Lockenkräuseln. Er trug herbei den Duft der roten Rosen, von goldenem Sonnenlichte angereichert, in der Betörung herzen sie und kosen, als ob ein Sterblicher der Göttin räuchert. In Rosmarin und in Lavendel legte der Dialektiker der Venus Leib, wie buderische Luft er sich bewegte, ein wenig lüstern um das keusche Weib. Auch eine Stute hat vom Wind empfangen, empfangen hat vom Winde eine Kuh, Mercurius blies in die Lockenschlangen und raubte Aphrodite ihre Ruh. Sie bäumte sich wie wilde Meereswogen und wallend fließend auf wie Meeresfluten. Und sie hat das triumphale Tor gebogen, durch das gewandelt Hermes ist in Gluten. Da gab er sich mit allen Widersprüchen, und ganz mit seinen doppelten Naturen. Sie war wie Marmor aus Carraras Brüchen und schön wie Helena der Dioskuren. Und sie, in der das All gebunden war, weil alles in der Liebe hat sein Wesen, entband, und ihre Frucht war wunderbar, wie wir bei unseren alten Dichtern lesen. Hermaphroditus hieß das Zwitterwesen, nach Vater und nach Mutter so benannt, als Mädchen glich er einem jungen Wesen, als Jüngling hatte sie fast auch Verstand. Von seiner Mutter hatte er die Schöne, von ihrem Vater sie die Heiterkeit, als Jüngling fügte er die tollsten Töne, eure Muschel tat sie auf als milde Maid. Jungfräulich lind war seiner Seele Leisheit, als ginge er auf samtnen Katzen tatzen, als Mädchen war sie Tochter schöner Weisheit, wie weise nicht die grüblerischen Glatzen. Hermaphrodites Seele war wie Wasser, Hermaphroditus Schicksal war wie Wind, ihr Geist ein Wüstensturm, ihr Schoß ein Nasser, sein Herz wie viele Rosen angebind. Die klaren Augen, langen Wimpern laschen, die weichen Lippen, langen Locken schlangen, der Haare Fischernetze großer Maschen, verschleierten die flaumbedeckten Wangen. Nicht Mädchen und nicht Jüngling, ein Poet, hermaphroditisch ist des Dichters Art, im Traum ergeben aller Schönheit, weht ihm bräutlich Geisteswind durch seinen Bart. Ihr wahren Dichter, lasst euch nicht verlästern, wie weiblich doch ergebt ihr euch dem Traum, ihre sanften, schwesterlicher als die Schwestern, steigt eure Schönheit aus der Träume Schaum. Kernmenschen seid ihr Poeten, männlich, im Geist ihre gestaltet die Gestalt, an Formungskraft dem Vater Gotte ähnlich, ihr findet an dem Stab der Rede Halt. Die Mutter Erde bietet sich euch an, und auf zum Himmel ruft der Sonnenschein. Im milden Monden Herzen wohnt ein Mann, allein mit seinem Schatten und dem Wein. Wahrhaftig der Poet ist wie der Mond, die Sonne spiegelt sich in seinem Spiegel, der er die Erde mit dem Schein belohnt und seines milden Taues Balsamsiegel. Die Muse, deine Liebste, ist die Sonne, die bräutlich vortritt aus dem Himmelszelt, sie ist des Himmels ganze goldene Wonne, und liebst du sie, ist sie das Licht der Welt. Fünfter Gesang. Ich seh euch, rebentrunkene Weingelände, die krummen grünen Pinien machtvoll kronig, Eichhörnchen schlingen sich um Stammeswände, aus Pinienzapfen tropfte braune Honig. Ich sehe das Gewog von Weizenmeeren, die Flut bis an den Saum des Himmels rollt, mit goldenen Haaren lange, schlanke Ähren errichten sich in ihres Leibes Gold. Mit vollen Eutern braune Rinder muhen, die warme Milch tropft aus den prallen Eutern, die rosa Schweine in den Koben ruhen, an denen Juden und Muslime scheitern. Die Heiden aber ziehen in Prozessionen durch bergumrandete, erblühte Tale, wo nackte Nymphen in den Flüssen wohnen, gekleidet nur mit einem Sonnenstrahle. Aus Milch die Glieder, Honig, Gold der Leib, man möchte sie wie warme Brote teilen, wer wühlte sich nicht gern ins weiche Weib, verletzte Androgynität zu heilen. Wir wollen an dem Busen der Natur und in dem Schoße der Natur gebettet, den heißen Lebensatem saugen nur, der uns aus unserem Seelentode rettet. In Trunkenheit des Lebens Fülle feiern, als gäb's kein Seufzen aller Kreatur, und schauen in des Sonnenscheines Schleiern ins ewige geheiligte Natur, als ob ein Gott sie uns zur Wonne böte, mit Früchten von Arkadien bereichert, kein Ächzen mehr, kein Krächzen, keine Öde, die Weizenfülle immer da gespeichert. Da wollen liegen wir bei süßen Büschen, wie geistgeborene Genien geflügelt, und unseren Atem mit den Düften mischen, wo rot beblüht sich sanfte Welle hügelt. In jedem Baum die Frucht der Freude baumelt, die saugen ihre Säfte Wonne trunken, die Schar belebter Sterne droben taumelt, und in uns glühen wie Sterne Seelenfunken. Als ob ich schon den Mund der Wonne küsste, in lauter Seligkeit zu übernachten, zu saugen brünstig Seligkeit der Brüste und sterben Liebestod in lauter Schmachten. O lass mich dein Geheimnis tief erkennen, versiegelter, verschlossener Wonnegarten, lass mich für deinen Granatapfel brennen, um höhere Beglückung zu erwarten. Da kam Dionysos, der Herr der Landschaft, der allem Grüners seinen Goldglanz gab, allein kam Bacchus, ohne seine Mannschaft und ohne die Mänaden mit dem Stab. Und Thyrsos Stab mit einem Pinienzapfen von Efeu wild umschlungen ist dein Schaft. Lyäos, wandeln wir in deinen Stapfen, geh allen du voran in deiner Kraft. Des Mannes Stärke bist du in Gestalt, den Pinienschaft umfassen deine Hände. Du bist die Macht der trunkenen Gewalt, geboren aus des allerhöchsten Lände. Ein mädchenhafter Jüngling auch zugleich, die schönen Locken lang hängen niederwallen, die hellen Augen sanft, die Lippen weich, du fandest bei Bacchantinnen Gefallen. Rühr du uns an mit deinem Zauberstab, dass unser Holz zu sprießen uns beginnt, wenn deine Trunkenheit uns Leben gab, Ambrosia uns um volle Lippen rinnt. In deinen Adern strömt der Purpurwein, verzehren wollen wir dein Götterfleisch, ein Tropfen Blut in deinen Adern sein, und Fleisch von deinem Fleisch ist, was ich heisch. Nun sehet sie, wie sie im Garten stand, sie stand nicht, sondern tanzte einen Tanz. Die Hasen hoppelten im grünen Land, die Schillerschlange biss sich in den Schwanz. Sie fuhr sich durch die rötlich-braunen Locken, verwirrte mit der Hand das Lockenhaar, die Locken fielen zu den Blumenglocken, weil sie die Herrin aller Blumen war. Sie wand den weißen Leib wie eine Schlange, wenn sie ein Magier Persiens schön beschwört. Die Purpurscham, die schöne Glut der Wange, den trunkenen Dionysos betört. Da fürchtete Dionysos sich sehr, sah er doch ehrbar seine Pfeile spitzen und tauchen in die Wangenglut, und wer je wieder stünde dieser Brüste Spitzen. Als wenn der keusche, reine Morgentau verschleiert keuscheste Magnolienblüte, so floß ein Schleier um die schöne Frau, der offenbarte mehr noch Aphrodite. Doch Eros schob den Schleier von der Schulter, da zeigte sich der Venus Elfenbein. Der Evia in Huld er ging zu der schönen Aphrodite ein. Nun hilfst du mir, o heilige Erato, von Weisheit unterrichtet Preis zu singen, dem goldenen Schlüssel zum Verlies des Plato, bereit ins goldene Schlüsselloch zu dringen. Die Juden in dem Alten Testamente, sie sprachen von dem Zeichen der Beschneidung, in Davids Leben brachte es die Wende zu Sünde und zur Hochzeitsvorbereitung. St. Paulus sprach vom schwächsten aller Glieder am Leibe Christi, dass man es bedecke, doch jedes Glied des Leibes singe Lieder zum Preis, dass Gott das Fleisch uns auferwecke. Die Gnostiker und auch die Manichäer verachteten des Menschen Leibes Glieder, und auch die alten Heiligen und Seher sahen auf das Instrument der Ehe nieder. Noch heute lehren in Gewölben Priester, das Glied sei nur zum Zweck der Kinderzeugung, was aber alles in der Mauern düster geschieht, das unterwirft man der Verschweigung. Ein Dichter meiner Kirche aber schrieb, der Phallus sind und Vulva Sakramente. In aller Liebe hat uns Liebe lieb, dass Braut und Bräutigam sich Freude spende. In dieser Zeit der Saturnalien von Rom und in dem Kölner Karneval, versorgt mit Ceres Cerealien und Bacchus Blut im Marmortempelsaal, will ich den Menschen preisen seinen Leib und jedes Leibesglied in seinem Bau, und was am Manne gerne hat das Weib, und was am Manne gerne hat die Frau. In einem Weibe finde du dein Ende, erneut in ihrem Schoße zu erwachen, ja, kühn bekenne ich, lass dich in die Hände, und lass des Weibes weiche Lippen lachen. Drum stell ich dich in einen Garten auf, Dionysos und Venus Sohn, Priap, wo ich dich mit dem Blumennektar tauf, und nenne dich geweihten Wunderstab. Dir tönen Symphonien die Nachtigallen, Erotika die Turteltaube girre. Erheb dein Haupt, siehst du die Brüste wallen der Reizenden, an der ich werde irre. Du trete ein durch ihre Rosenpforte, für mich zu werben um mein Rendezvous. Sie ist doch eine Frucht von süßer Sorte, und ich ein Flatterer, Priap, wie du. Sechster Gesang. O Myrrha, Myrrha, selig sei gepriesen, duftreiche Salbe, du so reich am Öle, die du dem syrischen Gefild gewiesen, den salbungsvollen Weg zur Gottesseele. O Myrrha, Myrrha, selig sei gerühmt, nicht graue Theorie, ein grüner Strauch, ein düftereiches Lächeln dich umblümt, und deine Glieder werden Opferrauch. O Myrrha, Myrrha, benedeites Leben, ein düftereicher Busch dein Mutterschoß, aus deiner Fasern lebenden Geweben wand unser junger Gott Adon sich los. die kleinen weißen Glöckchen blumig läuten. Der Jüngling Krokus übt das Priesteramt, Adonis soll den ganzen Lenz bedeuten, gehüllt in roter rosenroten Samt. Die Augen glühten ihm wie Feuerflammen, sein Angesicht erleuchtet wie die Sonne, die Locken ihm wie goldene Wellen schwammen um seinen Leib der frommen Frauen Wonne. Die frommen Frauen pflegen ihre Gärten und weihen rosa Tulpen ihrem Heros. Die Mädchen hüpften schlank wie Weidengärten, sie rufen auf dem Plan den blinden Eros. Der Frauenliebling nennt die Bibel dich, du Mutzi oder Tammus dich, die Heiden. Jedoch ein klassischer Poet bin ich, drum will ich mich am Gotte Zyperns weiden. Die Göttin, die geboren aus dem Afros, die wandelte der bunten Blumenwegs hier. Ich rufe euch, ihr Pieriden Sapphos, ich rufe dich, o Genius des Shakespeare. Denn Shakespeare sang das Schmachten nach dem Kuss, er sang der Göttin Aphrodite Schmachten nach ihres Lieblings mündlichem Genuss und den Verzicht und göttliches Verschmachten. Und Sappho sang den priesterlichen Kult von Kypris, die um Gott Adonis weint, auch rief sie Kypris an um holde Huld, wenn ein geliebtes Herz ihr süß erscheint. O goldene Venus auf dem bunten Thron, komm im Gefährt gezogen von den Finken, in meinen Venen wütet sehr dein Sohn, du mögest Huld der Gegenliebe winken. O Seele, die du Lobpreis mir gesungen, wen soll die süße Peito dir verführen? Cythere, bin von Morpho ganz durchdrungen, du mögest ihre die süße Seele rühren. O singe mir, Erato, sing das Lied von Anna Diomenens Seelenleide. Die Tränen tropften ihr vom leichten Lied und ihre Seufzer flohen in die Weite. Geliebtes Wesen göttlicher Gestalt, nur dir allein gehört die Sehnsucht ganz. In deinen göttlich schönen Armen halt du mich und tanze liebevoll den Tanz. O du, mir lichter als der Lenz, in deinem Aug ich alles Lichte fand, o lass du deren scheue Reverenz mit keuschem Kusse küssen deine Hand. Dir allein gehört mein ganzer Dank, dass ich dir küssen durfte deine Hand, o deine weiße Hand so schmal und schlank, die mich mit Fesseln deiner Schönheit band. Ich möcht auch einmal wohl dein Handgelenk dir küssen, Puls dir küssen, Oberarm, wie ich nach solchen Küssen glühe, denk, vielleicht wird dir von dem Gedanken warm. Ich möchte deiner Schulter Elfenbein, o göttliche Gestalt, dir zärtlich küssen, ich möcht die Seide deiner Toga sein, verwunden möcht ich dich so sehr mit Bissen. Wohl sehen darf ich deine Schulter doch, anbeten deine Schulter dir nicht küssen, auf meiner Schulter lastet schwer das Joch, dass ich muß immer deine Küsse missen. O schönstes Wesen, wäschst du dir die Wangen mit reinem Wasser, dass sie rosig blühen, dann schnellen meine sieben Seelenschlangen und auch des Herzens Phönix fühl ich glühen. Sei meines innigsten Bedankens sicher, dass ich dir küssen durfte deine Wange. Ich fühlte keinen Tag mich königlicher als damals, als ich fühlt die Lockenschlange. Was soll ich sagen, siehe heiß mich schmachten, die Leidenschaften brennen ungesund, denk ich des purpurroten Prunks und Prachten von deinem ewig götterschönen Mund. O, einmal bei den Büschen an dem See drückt meine Lippe ich auf deinen Mund. Du scheu wie eine Jungfrau, keusch wie Schnee, ich Flamme, rote Rose, Herzenswund. Wohl bin ich göttlich, ja, und ich bin unsterblich, doch willst du mir erhören nicht mein Werben um einen heißen Kuss, weh mir, verderblich ist meine Liebesglut, dann muß ich sterben. O schöner, stolzer Mann, was bliebst du hart? Was schwarz die Galle denn und grün die Leber? Für wen hast du die Lippen aufgespart? Zeus sandte selber dir den wilden Eber. Da brach der Eber aus dem dunklen Wald, mit Donnerschritten er zum Jüngling stampfte, er trug die mächtig massige Gestalt, aus seinen nüsteren heißer Atem dampfte. Aus seinen schwarzen Augen sprühten Blitze, von seinen Hufen donnerte der Donner. Die Angst aus deinen schönen Poren schwitze, Adonis, denn der Tod kommt dir im Sommer. Am Tage Sankt Johannes wirst du stürzen, du wirst in feuerroten Strömen lodern, dein heißes Blut wird süß die Erde würzen, dein schöner Leib wird in der Erde modern. Halbgott der Zyklen und der Jahreszeiten, mit braunem Laub wirst du im Herbst verwesen, wenn Winzer durch die Rebenreihen schreiten und ihre blutig roten Trauben lesen. Schnee sinkt aus Wolken dir in deine Locken und deine Glieder werden Eiskristallen, dann läuten wieder Krokus und Schneeglocken und Lieder frommer Frauen fröhlich schallen. Jetzt aber hart getroffen von dem Hauer, sinkst du verwundet nieder, und die Schöne empfängt dir in ihrem Schoß dich, voller Trauer hält dich umfangen, Anadyomene. O Aphrodite, löse deinen Schleier und lass ihn auf den nackten Jüngling fallen. Lass Tränen tropfen, heiß vom Seelenfeuer, und Schmerz bewegt, lass deinen Busen wallen. Wir alle hören seufzendes Gestöhne entfleuchen aus dem Mund der Weinenden. Wir sehen melancholisch da die Schöne vor dem sich mit dem Tode einenden. Wir sehen ihre Locken aufgelöst, die rosa Perlenschnüre niederhängen, ein Meer von Tränen Paphia erlöst, die Tränen sich aus ihren Sternen drängen. Nun endlich darf sie küssen seinen Mund, den nicht mehr rosenroten, den nun blassen, nun darf sie Herzen selber herzenswund und weinend seiner Füße Paar umfassen. O Schmerz, o minniges Mysterium, zu einer Perle ward verklärt die Träne, zur Perlenpforte nach Elysium, dahin hinaufschaut Anadyomene. Siebenter Gesang. Nun reiche Muse mir des Orpheus Psalter, verkünden lass mich alte Weisheitssprüche, lass preisen mich dem wunderschönen Falter, die Maid, die aller Schönheit inne, Psyche. O Psyche mit der Augen Mandelschmelz, o Psyche mit der Augen Mandelkernen, o Psyche in den Fluten steht ein Fels, und drüber leuchtet Licht von Abendsternen. Du Zehnte in dem Reigentanz der Musen, du Vierte in dem Kreis der Charitinnen, noch lieber als der Aphrodite Busen, wollt ich dein Herz in deinem Busen minnen. Der Dichter preist mit seinem trunkenen Genius, weit Psyche als die zweite Aphrodite, das hörte in Olympos Hallen Venus, die da vor Eifersucht und Ingrimm glühte. Da rief sie ihren Sohn, den blinden Eros, da sagte sie zu ihm mit bitterem Mund, mach sie verliebt doch nicht in einen Heros, lass sie verfallen sein an einen Hund. Erwirke du Ausführung meiner Flüche, und die will ich aus der schwarzen Galle würgen. Gib du das hochgerühmte Mädchen Psyche an einen Schweinehirten namens Jürgen. Mein Eros hörte auf der Mutter Schoß, gehorsam seiner großen Mutter Flüche, dann riss er sich von seiner Mutter los, um zu verderben die bedrohte Psyche. Und Flügel schlagen durch die Atmosphäre, ist er geeilt und teilte manche Wolke, er kam zu eines Landes blauem Meere und schaute Psyche mitten unterm Volke. Da Eros durfte einmal Psyche schauen, in ihrem leichten süßen Sommerkleid, und reiz gesegnet unter allen Frauen, verliebte er sich heiß in jene Maid. Er hüllte sie in seine warmen Schwingen, wie Zeus als Schwan mit Leder einst gemacht. Die Reize Psychos Eros heiß durchdringen, er trug sie flügelschlagend durch die Nacht. Er trug sie hin in seinen Freudengarten, in den Palast der Freude unter Blumen, ihre dort in heißer Liebe aufzuwarten, mit seines Feuerherzens Heiligtumen. Nur seinen Namen durfte sie nicht wissen und seine göttliche Gestalt nicht schauen, und in der Nacht bedeckte er mit Küssen den lieben Leib der reizendsten der Frauen. So lebten sie in lauter Wonne fort, verliebte Tauben in gebauten Nestern, zwei trunken Liebende am Liebesort, bis sie besuchen wollten ihre Schwestern. Stiefschwestern Eros muß ich auch besuchen und ihnen meine hohe Wonne melden. Sie sollen meine Seligkeit verbuchen, die ich gewann durch einen Liebeshelden. Der blinde Eros trug die Maid dahin, wo ihres Vaters böse Töchter lebten. Gott Eros sah nicht ein den hohen Sinn, den eben Göttinnen des Schicksals webten. Stiefschwestern meine, um meines Vaters Töchter, ihr solltet meine hohe Wonne teilen. Ergebet ihr euch meinem Herrn, vermöcht er, auch euch das zwiegespaltene Herz zu heilen. Denn solche Liebe wurde mir zuteil, dass mir auch schon ganz und heil das Herz erscheint. Da wünsche ich meinen Schwestern auch das Heil, das solche Liebe alle Welt vereint. Die Schwestern aber üblen Sinnes sinnen, ein Ungeheuer will dich nachts begatten, ein Dämon aus dem Hades will dich minnen und werben für den Reich, Fürst im Reich der Schatten. Stiefschwestern sind wir nur, doch raten wir, du musst das Untier heute Nacht ermorden. Des Himmels Hüterinnen sind wir dir, stiefschwesterlich durch Weisheit dir geworden. und Psyche eilte wieder in das Tal im Schatten rot belaubter Blutesbuchen. Sie legte nieder sich im dunklen Saal, bis der Gemahl sie käme zu besuchen. Ein kleines Lämpchen mit dem Lampenöle hielt sie verborgen und ein scharfes Messer, als wartete die wunderschöne Seele auf einen ungeheuren Menschenfresser. Und in der Mitternacht kam unsichtbar zu seiner wunderschönen Braut Gott Eros, der unterrichtet in den Wonnen war, die Helena gespendet einst Homeros. Da Eros seine schöne Braut begattet und sie gestillt die loderlohe Lust, sank er ins Daudenkissen süß ermattet, das Haupt gesenkt auf ihre schöne Brust. Doch plötzlich wachte Eros auf und sah, dass Psyche ihren Gatten morden wollte. In einem Augenblick war nicht mehr da Gott Eros, der gekränkt der Psyche grollte. Als Eros aber aus dem Tal geflohen, auf Psyche senkte sich Melancholie. Viel weinend suchte sie der Venus Sohn, sie träumte Unheil, wachte auf und schrie. Verlassen ließ sie nun den Hochzeitssaal, entleert von hoher Minne Heiligtumen. Verlassen ließ sie nun das tiefe Tal mit seinem Tau und seinen bunten Blumen. Sie pilgerte alleine durch die Lande, durch Städte, Dörfer bis ans fernste Meere. Verlassen sie, entledigt aller Bande, nur Sehnsucht nach der Liebe Atmosphäre. So kam sie schließlich zu der Rosenpforte, die sie empfing mit einem stillen Zauber. Ein Apfelbaum auf Blüte an dem Orte, im Wipfel Taube koste mit dem Tauber. Dahinter lag der Paphia-Palast, von Jaspisstein gebaut, so rot wie Mohn, und Psyche trat in scheu verwirrter Hast zu der Urania uraltem Thron. Da machte Venus sie zu ihrer Magd und trug ihr Lasten auf und schwere Strafen. Und oft hat Psyche über Stress geklagt und konnte kaum 8 Stunden ruhig schlafen. Gott Eros aber hielt sich still verborgen, doch seine 7 Götterseelen litten. Da trat er einmal früh im Rosenmorgen zu Vater Zeus für Psyche ihn zu bitten. Und Vater Zeus aus seiner Wolke sah, wieweil es über dem Palaste tagt, und sprach: Ich seh, wie der Urania das schöne Mädchen Psyche dient als Magd. Ich seh auch dich, o blinder Flügelknabe, seh dich noch Glut zu ihrem Herzen tragen, drum werde Psyche meiner Gnade Gabe und gutes Ende allen ihren Klagen. Und Eros offenbarte sich im Feuer der Liebe vor der wunderschönen Psyche, und was sie sah, das war kein Ungeheuer und nicht ein Schweinehirte in der Küche. Glutrote Schwingen haben sie umfasst und sie im Liebessturm hochgerissen, und in der Seligkeit der Liebeshast verklärt sie unter lauter Liebesküssen. Und Psyche ward zuteil Unsterblichkeit der Seele und die Seligkeit der Sinne, und Amor gab der gottbegabten Maid, gab Psyche Heimatrecht im Reich der Minne. 8. Gesang. O schöne Lachen, liebende Cythere, des Weltalls tobendes Entzücken binde mit deinem Gürtel über Mittelmeere und lösche aus die Flammen unserer Sünde. O Göttin aller Göttinnen und Götter, du Herrscherin durch deiner Liebe Macht, aus deinen Feuern gibt es keinen Retter. Gott geb, dass Charis uns in Gnaden lacht. 3 Göttinnen jedoch sind uns bekannt, Jungfrauen alle 3 im Himmelreich, von Göttern und von Männern unerkannt, sah keiner baden jemals sie im Teich. Diana, Jungfrau sie und Jägerin, im wallenden Gewand mit langen Locken, sie wandelt durch die dunklen Wälder hin, fromm läuten ihre die blauen Blumenglocken. Ihr Silberthron ist auf dem Mond gebaut, da waltet sie als Königin der Nacht. Von ihrem Throne Segen niedertaut, wenn nur die Nachtigall im Walde wacht. Sie schaut so schämig durch der Wimpern Fächer und ihre Augenbrauen zart gezogen. An ihrer Hüfte hängt der bunte Köcher mit spitzen Pfeilen für den straffen Bogen. Und viele Nymphen huschen auf der Pirsch, ob sie für Artemis ein Wäldchen finden. Vor ihr verneigt sich demutvoll der Hirsch, der Herr vergisst für eine Zeit die Hindin. So keusch wie in der Morgenfrüh die Rehe, die Nymphen der Diana leise huschen, sie alle scheuen jede Erdenehe, jungfräulich soll sie Einsamkeit umbuschen. Und eine aus der Schar der keuschen Nymphen war Metamelia vom Parthenion. Vera sah sie ihre schlanke Nase rümpfen, wenn unkeusch sie besang einen Musensohn. Ein Seher konnte ihren Tugend taugen, er wollte von dem Wein der Weisheit nippen. Dem offenbarte sie die grünen Augen und keuschen, schmalen Rosenblütenlippen. Dem wies sie ihre dunkelblonden Locken, die fielen auf das seidene Gewand, das reine weiße Kleid, dem Seher stocken, die Atemstöße rührt ihm ihre Hand. Sie rührte ihn mit ihren Nymphenhänden, dass er geschlagen gleich erblindet ist. Diana sah, im Elend zu verenden, weil er gesagt, dass Cynthia er geküsst. Athene war die andere Göttin, die der Göttin Paphia nicht untertan, die nicht in süßer Lust der Liebe schrie, die keine Mannesaugen nackend sahen. Sie ist der Stirn des Vaters Zeus entstiegen, in voller Waffenrüstung stolz bewehrt. Sie lehrte Griechen über Perser siegen, hat Rom im Waffenwerk des Mars belehrt. Athen errichtete die schönsten Säulen, Athena der Patronin ihrer Stadt. Ihr heilig waren alle Schleiereulen, die schauten nachts so blind und silbermatt. Athene pflanzte man Olivengärten, die Frucht des Ölbaums war ihr ja geweiht. Die Toren, die sich gegen Weisheit wehrten, erwirkten der Athene manches Leid. Erschienen ist sie in dem Leib des Nestor und unterrichtete den Telemach und lehrte auch den deutschen Dichter Thorsten, der Weisheit Trost auf all das Weh und Ach. Jungfräuliche, die nie vor Lust schrie, sie war so rein wie Eis und kühl wie Schnee. Sie lehrte Platon in der Akademie vom höchsten Ideale die Idee. Athenes Dienerin und Jüngerin war Rhätia, die wohnte in Athen. Jungfräulich war und männlich all ihr Sinn, sie wollte sich als Schüler Platons sehen. Darum verkleidete sie sich als Knabe, nicht um der Philosophen Lust zu reizen. Sie wollte schlürfen hoher Weisheit Gabe, die Weisen sollten nicht mit Weisheit geizen. Sie wollte aus dem idealen Staat vertrieben sehen die eitlen Musensöhne, die nichts zu singen wissen als nur grad allein verworfenste Hetärenschöne. Sie litt an dem Gekeife der Xantippen, zurückgezogen wollte sie nur leben, nur leeren Lauschen von geweihten Lippen und Mäuren zusehen, wenn sie Schicksal weben. Sie wurde zornig, lobte Paphos Ktima, der babylonischen Hure Wegbereiter. Sie pries nur eine selig, Diotima, die träumte von der Liebe Himmelsleiter. Doch Liebe nicht in loder Glut der Lust, in abgeklärter Weisheit Geistesminne hat Rhätia gepriesen, in der Brust Idee des wahren, guten, schönen inne. Die dritte Göttin, die nicht untertan dem Zaubergürtel band der Paphia, die Augen selten und nur reine sahen, das war die Jungfrauengöttin Hestia. Apollon einst in lenzlich süßer Glut hat unter einem süßen Lindenbaum geworben um das unbefleckte Gut der Jungfrau, welche schön war wie ein Traum. Sie wollte wahren die Jungfräulichkeit und ihrer hohen Unberührtheit Ehre, und wenn es auch, darum die Ehe freit, der goldene Gott der Dichter selber wäre. Sie legte ihre schlanke Mädchenhand dem Göttervater Jove an das Haar, das sie viel goldener als Apollons fand, und schwur ihm ein Gelübde wunderbar, wie ich Apollon abgewiesen habe und wehrte seine Werbung ab, ich schwöre, wird mir zuteil des Göttervaters Gabe, bewahre ich ewig meine Jungfrauenehre. Und Zeus war dies Gelübde wert und teuer, es war der Inbegriff von höchster Sitte, da gab er ihre Jungfräulichkeit und Feuer, als ew'gen Opfer brannt in Hauses Mitte. Es Dahlinnen, die sich der Fester weihen, gab es im Griechenlande ziemlich wenig, man muß den schönen Mädchen es verzeihen, weil Eros doch all überall der König. Doch ein weihte sich der Hestia mit einem Schwur vor stillen Opferflammen, dem Dichter dieser Verse, der sie sah, im Auge stille Wehmutstränen schwammen. Ach, dieser runden arme blonder Flaum, ach, diese goldene Haare wie Weizenähren, nun ausgeträumt der bunte Jünglingstraum, verschloß sie sich für ewig dem Begehren. Sie lebt in ewiger Jungfräulichkeit, was sie Mysterium der Weihe nennt, weil sie, die sich der Hestia geweiht, allein zum Ruhm des Vaters Jove brennt. Doch sehe ich auch den Flügelknaben lächeln, sein Stachel ist so spitz wie der der Wespe. Ich sehe Melissa sanft die Haare fächeln, die fallen wie ein Schleier einer Lesbe. Da sind wir wieder bei der Liebe Macht, in der noch jeder Minnesänger glühte. Die schöne Göttin, die so reizend lacht, erleuchtet die Poeten, Aphrodite. 9. Gesang. Im herrlichen arkadischen Gefilde am Berghang lebte einst ein Ziegenhirte. Er war in seinen Sinnen sanft und milde und ruhte oft in Träumen an der Myrte. Er weidete die Zicklein und die Böcke, und reich im Felde standen grüne Gräser. Die Frühlingsblumen trugen bunte Röcke, und Falter waren Blumennektarleser. Der Hirte freute sich am Sonnenschein, der tief sein Herz mit Götterdank erfüllte. Da dachte oft er an die Liebe sein, die schmerzerregende, die ungestillte. Er liebte sehr die schöne Ephira, die Blumen pflückend auf den Hain durchschritt. Die Götter hörten es, wenn er sie sah, wie er das brennendste Verlangen litt. Erwachte er am Morgen aus dem Traum, dann schwebte ihm vorm Geiste schön ihr Bild. Sie glich der Göttin aus dem Meeresschaum und war wie Charitinnen Anmut mild. Er sah die makellose glatte Haut, Licht schimmern durch das dünne Sommerkleid. Mit Perlen war die Haut von Schweiß betaut, mit Perlen, die geboren sein Sommerleid. Und wenn er Böcke Ziegensabe springen und Zicklein an der Mütter Euter saugen, ihm alle seine heißen Träume dringen in heißen Tränen aus den blauen Augen. Sie lächelte beständig gnadenmild, doch ohne je sein Werben zu erhören, die hart war wie der Venus Marmorbild und doch ein ganz lebendiges Betören. Der Hirte wandte sich zur dunklen Nacht und weinte vor dem Monde seine Tränen. Ihn überwältigte der Schwermut Macht und schwarz ihm schwamm das Blut in seinen Venen. Er ging dem Tag Geschäfte nicht mehr nach und trauerte die Nacht in stetem Fasten. Im Wachen schlief er, war im Schlafe wach, in Hektik seines Herzens Schläge hassten. Er magerte so ziemlich zum Skelett und wandte sich dem Efeukauen zu. Er legte sich aufs harte Felsenbett und schrie die Götter an um Seelenruh. Er starb vor grenzenlosem Liebeskummer. Da kam der schwarz beschwingte Thanatos und führte ihn aus seinem letzten Schlummer in der Urania geweihten Schoß. Da ward ihm Leib und Seele transformiert in einer mystischen Metamorphose. Der Menschenleib ward ihm im Tod vertiert, die Seele läuterte die Makellose. Da hob sie auch des toten Leibes Glieder und fügte sie zu einem weißen Schwan. Die Seele kehrte ins Gefieder wieder und flog erneut auf freier Schicksalsbahn. Der dunkle Bruder, seine Sinnlichkeit, verschönt ward er zu schönen neuen Sinnen. Die Seele lebte froh im Federkleid und freute sich im ewigen Beginnen. Da flog der weiße Schwan mit breiten Schwingen und ließ zurück die dunkelgrüne Lethe, in reinen, klaren Äther vorzudringen, wenn morgens Venus goldene Locke wehte. Sie glänzte rein und Diamanten funkelnd aus ihren Augen ihren Himmel hellen. Im goldenen Lichte wogte Cygnus schunkelnd auf rosenrot erglühten Meereswellen. Er schwamm auf dem unendlich blauen Meere, das gischtend niedertropft aus Venus Haaren. Er segelte durch des Südens Hemisphäre ins Reich der Seligen zu den Kanaren. Und Venus, die man Charis auch genannt, weil sie die Gnade über wilden Wogen, sie fuhr hinüber in der Griechenland im Wagen von dem Taubenpaar gezogen. Sie eilte ins arkadische Gefilde, die schöne Ephira dort zu beglücken, die schöne Ephira, die Anmut milde, zu den Kanareninseln zu entrücken. Die Tauben hielten mit dem Wagen an, sie rocken ruhevoll und gurren, und Ephira geriet in ihren Bann, bis sie und Venus zu den Inseln fuhren. und Ephira trat an den schwarzen Strand, gebildet von Vulkan, Gestein und Lava. Sie fand so blumenreich das ganze Land, wie Eden fanden Adam einst und Chava. Da sah sie die Atlantikwellen fluten in einer Felsenbucht an schwarzen Strand, als ritten Nymphen auf den Meeresstuten, Poseidon hielt das Zepter in der Hand. Da ward die Statue der Aphrodite vom Meere angespült an die Kanaren. O Ephira, o weiße Schaumesblüte, o himmlische mit rötlich-braunen Haaren. Da Ephira das Bildnis aufgestellt, ging sie ins Inselinnere sehr weit. Da war es eine wahre Freudenwelt, so war die Insel der Glückseligkeit. Es war ein blumenreicher Freudengarten, da Fliederbüsche lilafarben lächeln, die Sangesvögel singen viele Arten, da längliche Bananenblätter fächeln. Da sangen in den Büschen Grajadolen, da plapperten Kanarienvögel heiter. Der Inselgarten lockte sie verstohlen ins Innere, ins Feuchte, immer weiter. Da kam sie in die Werkstatt der Eroten, Cupidos Kinder waren Zuckerbäcker. Sie übten sich an süßen Zuckerbroten, die schmeckten süßen Zuckermäulchen lecker. O Zuckerschnäuzchen, du, o Honigmäulchen, Cupido tat die Arbeit mit Kakao. Der Wirt zur Schokolade ward dein Waldchen, verliebt macht der Kakao die süße Frau. Was Dichter singen von Ambrosia, das träufeln Götteren aus Olympus Felsen, hier warst der wunderschönen Ephira, Kakao die Süßigkeit ließ sie zerschmelzen. Und so von brauner Süßigkeit versüßt, begann die Honigbiene süß zu summen. Da seufzte sie, dass mich ein Heros küsst, ich wollt vor süßer Seligkeit verstummen. Da nahte Cycnus aus dem grünen Hain, im heißen Herzen vor Begierde trunken, da sah er selig die Geliebte sein, und übersprang Cupidos Feuerfunken. Und in dem Schatten der Bananenblätter und unter der Kanarienvögel sang, die beiden küssten sich wie Liebesgötter und küssten heiß und feucht und lang, sehr lang. Sie drangen ins umbuschte Innere ein und tauchten ein in einen reinen Teich. Sie badeten im seligsten Verein und Welle schmeichelte so warm und weich. Und Ephira auftauchte aus dem Nass und stand am Ufersaume herrlich nackt. Und Cycnus alles Liebesleid vergaß und schloss mit seiner Wonne einen Pakt. O Ephira, o Leben mein und Wonne, du schönes Lachen liebende Cythere, dein Angesicht ist meines Lebens Sonne, o Königin in der kristallnen Sphäre. 10. Gesang. Die Hälfte seines Weges war erreicht. Tannhäuser kam in einen dunklen Wald, der keinem Walde dieser Erde gleicht, und ihn bedrohte massiger Gestalt. Es war der Wald der Feindschaft und des Hasses in reiner Tour. In seinem schwarzen Kleid ging dunkler Wind hindurch, der Wind des Spaßes, der sich dem bitterbösen Spotte weiht. Was heilig war im Himmel und auf Erden, im Walde galt es weniger als nichts. Hochmütig dünkelhaftester Gebärden war hier die Leugnung alles süßen Lichts. Die Eulen aber hatten Religion, die dunklen Seherinnen tiefster Blindheit. Sie sahen Gottes Hass im Herzen schon und weigerten der Demut sich der Kindheit. Der Gott des Waldes war ein schwarzer Götze, sein Wesen war die schwarze Schrecklichkeit. Die Wiederkehrer desgleichen seien Gesetze, da es nichts anderes gab als Zeit um Zeit. Wer wollte diesem Gotte sich vertrauen? Doch war's der Einzige, den Eulen kannten. So predigten sie Mitternacht und Grauen und waren jenes Götzen Anverwandten. Waldmäuse huschten auch als Geistesriesen und nagten an der Wurzel Fundamenten. Die schwarzen Schatten ihre Weisheit bliesen von jenem Tag, da alle Welt wird enden. Die Mäuse werden da zuerst entrückt, jedoch alleine die bekehrten Mäuse. Für 1000 Jahre werden sie beglückt im irdischen Jerusalem allweise. Wie waren sie gelehrt in Gottesfragen, die sich dem Gott des Waldes selbst erfanden? Sie waren ja bewandert in den Sagen, die in der Buche Jahresringen standen. Da nagten sie mit ihren Mäusehirnen und wussten von der Wölfin viel zu sagen. Des Waldes Gott entsprungen ihren Stirnen war immer ferne, wie die Dinge lagen. Doch ist die Wölfin Herrin jenes Waldes, der Eulen und der Mäuse Lehrerin. Ihr Geifer tropft ins Moos als totes, kaltes Gespei mit sieben Lästerungen drin. Wohlan, den Wölfen, mich wirst du nicht locken, dein Häuser riechst und sprichst du auch von Luther. Klanglos aus Lehm gebaut sind deine Glocken, ich aber folge meines Gottes Mutter. Aus einem grünen Busch trat Vater Goethe, der wie ein Seliger des Himmels lacht. Da ging er rauf die schöne Morgenröte und überwand des Waldes finstre Nacht. Und Goethe sprach mit süßem Silbenfall, der Mütterurbild, Königin der Frauen, ruft in der Liebe hochverklärtes All den Dichter, der nichts will, als sie zu schauen. Und daß dem Dichter mög sein Werk gelingen, gab sie, die Göttin, ihm ihre Ebenbild. Denn Liebe will den Dichter sie verjüngen, doch mußte erst durch Venus Berg gefüllt. Und Goethe ging voran am Wanderstabe, Tannhäuser hat sich gerne nachgeschwungen. Dann winkte ihm der gnadenvollen Gabe, dann geht er gerne durch die Läuterungen. Sie kamen nun zu einem hohen Tor, von roten Rosendornen rings umzogen, da flügelte der Amoretti-Chor und sang der Aphrodite aus den Wogen. Doch war nicht Wasser hier ihr Element, nicht Nymphen in gehauchter Seide schwammen. Das Meer, in dem fortan der Dichter brennt, hat Amor angezündet mit den Flammen. Und Minnesänger aller Zeiten sangen im siebten Ring am Ort der Reinigung, und lodert von den roten Flammenschlangen, ergaben sie sich gern der Läuterung. Hier war auch der Poet, den jeder kannte, er ging in Amors glutenheißem Park, ah! Und neben dem hochedlen Dichter Dante im reinen Feuer wandelte Petrarca. Und wie geschrieben steht in Dantes Schrift, die Beatrice ihm vom Himmel sandte, und weinte heiß hierüber Venus Gift, und pries allzeit, die keinen Mann erkannte. Dein Häuser tauchte in das Flammenmeer, wie feuerroter, lockenlose Länge. Der Gang durch jenes Feuer fiel ihm schwer, er fürchtete, dass es ihn gar versänge. Der Panther Sinnlichkeit ward ausgetrieben, dem Fuchse band man Fackeln an den Schwanz, die Seelenreinheit ward ihm eingeschrieben, die Leidenschaften wurden heil und ganz. Gereinigt und geordnet das Verlangen aufloderte zur reinsten aller Reinen, dann Häuser mitten unter Flammen Schlangen, die eine lobte, die gebar den einen. Die Gnadenvolle winkte ihn heraus, als allerreinste Jungfrau sie erschien, sie führte fort ihn aus der Venus Haus und sandte zu dem heiligen Stuhle ihn. Dann Häuser pilgerte sogleich nach Rom, und schließlich kam er zu dem Dom St. Peter, und überm Wellen hellen Tiberstrom, die Sonne lachte hell im blauen Äther. Orangenbäume blühten in dem Lenz, vorüber war der heilige Karfreitag. Tannhäuser hatte eine Audienz beim heiligen Papst an einem schönen Maitag. Tannhäuser, sprach sehr sanft der heilige Vater, nachdem er leis gesungen das Te Deum, was einst gepriesen ward auf dem Theater, der Heiden lebt bei uns nun im Museum. Kunstsinnige betrachten Steine gerne, der vatikanischen Venus alle Ehre, zu uns gekommen aus der Zeiten Ferne, in Stein ist auch Apoll von Belvedere. Die großen Künstler nahmen sie zum Muster und formten heilige Gestalten so, sieh dir den David an, ein Bild der Lust er, in Stein gehauen von Michelangelo. Schau dir Berninis Marmor an in Goethe, du findest ihn im frommen Dom von Siena. Zwar scheint es manchen eine Aphrodite, in Wahrheit ist's Maria Magdalena. Derselben widme dich mit Ehrerbieten, wie sie anbetete Jesus Nazarenus. Befreite sie dich von den Aphroditen und er dich von der alten Göttin Venus. Durch ihr Gebet verwandle sich dein Glühen in Brand der Sinnlichkeit in Gottes Liebe. Ergib dich ihr, so wird sie sich bemühen, zu läutern das Verlangen deiner Triebe. Zur Buße aber für den Götzendienst will ich dir eine Wallfahrt auferlegen. Die Mühe deiner Reise wird Verdienst über dein und über dein Verdienst wird Gottes Segen. Ich send dich zu den Brüdern, zu den Griechen, ich send dich nicht zum heiligen Berge Athos, du sollst auf den zerschundenen Knien kriechen, Olympinan dort beten voller Pathos. Dort sollst du in dem Kloster auf dem Gipfel, dem Gürtel der Theotokos dich weihen. Horch auf, ob sie dir spricht im Pinienlüpfel, denn manchmal kommt sie, Heilige zu freien. Und alle deine dichterische Kunst der Jungfrau weih, ich bin der deine ganz, das sei dein Motto. Wird dir ihre Gunst, dann wird dir auch des Ruhmes Lorbeerkranz.